26c. Ich trinke sehr gern Vanilletee. Ich nehme lieber Erdbeertee. Ich trinke sehr gern schwarzen Tee. Ich nehme lieber Früchtetee. Ich trinke sehr gern Kirschtee. Ich nehme lieber Apfeltee. Ich trinke sehr gern Eistee. Ich nehme lieber Zitronentee.